Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 21. August 1789. Gestern abends um 10 sind wir alle gesund hier angelangt. Der erste Tag war schlimm, Minna und Dorschen waren krank und das Kindermädchen dazu. Dabei war der Weg schlecht, wir kamen zu Mittag nach Gera und nach 6 erst nach Altenburg. Hier wählten wir den Weg über Grimma und Hubertusburg und blieben zu Nacht in Borna. Gestern ging alles besser und abends waren alle gesund. Minna und Dora grüßen und danken dir herzlich, Körner.